bei Körperproblemen, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Zwei-Körper-Problem-Podcast. Mit mir sitzt zusammen der Markus, glaube ich, ne, oder? Ja, hi Sven. Hi Markus. Wir haben in der letzten Folge über Tech-Gesetze gesprochen, richtig? Das ist richtig. Wir sind aber leider nicht ganz fertig geworden. Nee, wir sind echt nicht fertig geworden, weil es gibt einfach so viele, über die man ziemlich lange diskutieren kann. Und deswegen haben wir uns entschlossen, eine weitere Folge, also praktisch Teil 2 der Tech-Gesetze aufzuzeichnen. Und damit fangen wir jetzt einfach an, würde ich sagen. Wir haben ja in der letzten Folge durchdiskutiert Moore's Law, ne? Wir haben Amara's Law diskutiert. Mhm. Und was haben wir noch diskutiert? Die Gesetze von Asimov. Ah, okay, stimmt, richtig. Ja, und uns ist, glaube ich, eigentlich aufgefallen, dass uns da viel noch fehlt, worüber wir gerne sprechen würden. Und ich glaube, wir fangen einfach an mit direkt dem nächsten Gesetz, oder? Wir steigen einfach direkt ein. Ey, wir steigen einfach direkt ein. Wir steigen direkt ein. Ja, darf ich? Markus, du darfst. Ah, Mensch. Also, was mir beim letzten Mal wirklich gefehlt hat, weil ich es großartig finde, ist ein Gesetz von den Kranzbergischen Technologiegesetzen. Wir haben uns natürlich auch im Vorfeld nochmal drüber unterhalten und ich weiß, wir haben verschiedene Favorites. Ja. Es sind nämlich 6 Technologiegesetze nach Kranzberg an der Zahl. Und mein Favorite ist das 5. Kranzbergische Gesetz. Entschuldigung, ich wusste gerade, das ist so hart nerdig, ne? Das ist so hart nerdig, weil ich meine, ganz im Ernst, wir sitzen hier, oh ey, was ist denn dein Lieblingsgesetz, Markus? Erzähl doch mal. Ja, also, oder? Das ist ein alltägliches Gespräch zwischen uns, oder? Ja. Weißt du, eher andere setzen sich hin und sagen, ey, mein Lieblingsauto ist der Ferrari. Ich schlafe mich tot. Mein Lieblingsreiseort ist der, was weiß ich, Markus, ja, und Sven setzen, dein Liebling. Aber Markus, was ist eigentlich dein Lieblingsgesetz? Oh, Sven, ich bin froh, dass du fragst. Ja. Ey, ich habe auch gedacht, ich wollte mit dir immer schon mal drüber sprechen. Okay, gut. Ja. Markus, offenbare es mir bitte. Also, es gibt 6 Gesetze nach Kranzberg. Und tatsächlich ist mein Favorit das 5. Gesetz, das besagt, die Geschichte ist wichtig, aber die Geschichte der Technik ist am wichtigsten. Ich habe da jetzt nicht detaillierte Hintergründe zu gelesen, aber so wie ich es verstehe, finde ich es total faszinierend, weil letztendlich ist die Geschichte der Evolution der Menschheit, wie auch immer, natürlich wichtig. Aber die Geschichte der Technik ist die wichtigste, denn mit jeder neuen Technik wurden erst neue Sprünge in der Evolution, in der Entwicklung, wie auch immer gemacht. Ne? Mhm. Und das finde ich, also wenn man da mal drüber nachdenkt, wenn man sich das durch den Kopf gehen lässt, dann merkt man erst, was dahinter steckt. Ne? Wir hatten, glaube ich, schon mal das Thema Odyssee 2001, der Film. Da wird es nochmal ganz, also da wird es ja in dieser ewig langen Intro-Sequenz ziemlich deutlich dargestellt, dass die Affen vor zigtausend Jahren, irgendwann fängt halt der Erste an, irgendeinen Knochen aufzuheben und den als Werkzeug zu benutzen. Und zack, ist da eine neue Evolutionsstufe quasi erreicht, ne? Mhm. Und genauso ist es ja auch letztendlich mit Computern gewesen. Und mit Computern meine ich jetzt halt auch so Rechenmaschinen, die Jahrzehnte, fast schon Jahrhunderte alt sind. Aber wenn man sich überlegt, was dadurch für Möglichkeiten entstanden sind, erstes Beispiel, was mir einfällt, ist, der Mensch landet auf dem Mond oder so, ne? Mhm. Das wäre ohne irgendeine Art von Computer oder Rechenmaschine einfach nicht möglich gewesen. Und wenn man da eine Zeit lang drüber nachdenkt, dann fällt einem immer mehr ein, an technischen Entwicklungen oder an neuen technischen Dingen ganz einfach, die erfunden wurden. Und die plötzlich einen Quantensprung für die Evolution oder beziehungsweise die Entwicklung der Menschheit bedeutet. Hm. Und das finde ich wirklich faszinierend. Ja, auf jeden Fall. Also, das ist, ich meine, letztendlich kommen immer, also die Evolution würde ich auch damit ins Spiel bringen, weil mein guter alter Freund Ray Kurzweil hat ja, genau, Ray hat ja in seinem Buch eben auch geschrieben, Menschheit 2.0 eigentlich, dass es die technologische Entwicklung einfach auch zu einer tiefgreifenderen Evolution und Beschleunigung der menschlichen Evolution kommt. Ja. Genau, ne? Also. Absolut. Und das ist ja, ich meine, wir sprechen ja meistens im Kontext von Gesundheit halt auch, ne? Mhm. Und wenn man das auch da wieder speziell mal anwendet oder sich konkrete Beispiele überlegt, ne, dann ist ja jede technische Errungenschaft, die sagen wir mal, die kritische Testphase überstanden hat und wirklich Einzug ins Gesundheitswesen hält, ne, da gibt's ja zig Sachen, die sofort einen Quantensprung zwar für eine gewisse Diagnose nur, in Anführungsstrichen, bedeuten, aber im Gesamtbild ist da jede einzelne Technik dafür verantwortlich, dass es den Menschen besser geht oder dass sie behandelt werden können oder ne, wie auch immer. Und jeder einzelne technische Fortschritt leistet seinen kleinen Teil dazu bei, dass da für die Gesundheit des Menschen einfach was getan werden kann, letztendlich. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, klar, alle Dinge, die wir so tun, die so uns für uns so einfach so grundlegend normal sind, da ist man sich, das realisiert man, finde ich, häufig nicht, dass so viele Jahrhunderte und Jahrzehnte an Entwicklung und Arbeit gebraucht hat, bis man überhaupt erstmal da war, ne? Ich meine, allein Operationstechniken oder CT, MRT, was bei uns heute, was man im Prinzip einfach mal so out of pocket auch kaufen kann, ja, ne? Ich habe mal Lust jetzt eben auf ein Ganzkörper-CT, das hat so viele Jahrhunderte gebraucht oder so viel Wissen. Ja. Da würde ja keiner ernsthaft darauf verzichten wollen, ne? Absolut. Vor allem ist es da ja so, um nochmal das Gesetz zu zitieren, ja, die Geschichte ist wichtig, aber die Geschichte der Technik ist die wichtigste, denn das sind die Dinge, an die man sich halt auch so meilensteinmäßig erinnert irgendwie, ne? Ja. Also, ich überlege gerade, ob mir irgendwas Historisches einfällt, wo technische Entwicklung keine Rolle spielt. Letztendlich fällt mir da wenig zu ein, weil alles irgendwie von Techniken geprägt ist oder so. Ne? Ich meine, ich bewege mich jetzt echt auf dünnem Eis und da habe ich nur ganz gefährliches Halbwissen. Aber ich glaube, die Historie von Kriegsführung hat sich ja auch rapide geändert durch neue Techniken, sprich durch neue Waffensysteme oder durch neue, ja, was weiß ich, was da erfunden wurde. Ne? Ich kenne mich jetzt in Kriegen nicht so gut aus, aber ne, letztendlich, wenn jetzt eine Armee mit Schwertern gegen eine Armee mit Maschinenpistolen antritt, gewinnt die mit der neuen Technologie. Mhm. Und das ist jetzt auch wieder nur ein Beispiel, was mir so spontan einfällt, aber da merkt man einfach, wie wichtig dann ja der technische Fortschritt halt ist. Ne? Ja, und ich meine, das ist ja auch klar bei, ich meine, die Zukunft der Kriegsführung liegt halt im Wesentlichen in neuen Technologien wie KI und Robotik. Und Drohnen, das ist natürlich essentiell. Wer da halt führend ist, wird, wenn dann eben neue Kriege ausbrechen, was wir alle nicht hoffen, wird da eben Vorreiter sein und gewinnen, ne? Ja. Ja. Ja. Du kennst mich. Ich bin. Was ist da für ein Aber, ein kritisches, generisches Aber zu hören, frage ich mich. Also, Sven, ich bin bei dir. Aber, was mir da nur so einfällt, ich bin gar nicht so sicher, ob der nächste Krieg dadurch entschieden wird, was hast du gesagt gerade? Wodurch wird es entschieden? Also im Wesentlichen wird die Kriegsführung der Zukunft oder die heutige auch, KI, wird ja im, Robotik. Genau, Robotik, Schrägstrich eben Drohnen, ne? Ja, und ich glaube das auch, dass das eine große Gefahr ist. Ich glaube aber weiterhin, dass quasi parallel dazu eine andere Gefahr groß wird und das ist so biologische beziehungsweise chemische Kriegsführung. Mhm. Geht aber jetzt auch wieder in einen sehr spekulativen Bereich. Soll letztendlich auch nicht unser Thema sein. Ja. Aber ich glaube, da ist auch viel Potenzial für sehr schlechte Dinge. Absolut. Ja. Das ist ja letztendlich eine extrem gute Überleitung zu dem ersten Kranzbergschen Gesetz. Ne? Die Technik ist weder gut noch böse, noch ist sie neutral. Ja. Ja. Ich finde es gut, dass du es hochbringst, denn Erklär es mir mal. Also ich habe da auch Gedanken zu, aber ich find's auch erstmal strange. Ne? Also wenn es heißt, sie ist nicht gut, sie ist nicht böse, sie ist aber auch nicht neutral. Was ist sie denn dann? Was ist sie dann, fragen wir uns alle. Nein, ich glaube, es geht einfach, also die ersten beiden Feststellungen, denke ich mal, die wurden auch schon von anderen Philosophen oder ja, Technikphilosophen benannt. Technik ist weder gut noch böse. Das ist, glaube ich, auch ein Klassiker in der technologischen oder in der Bewertung von Technologien, weil wir sind diejenigen, die sie entwickeln, wir sind diejenigen, die sie implementieren, mhm, ne, und gestalten, und da hängt es eben davon ab, wie sie gestaltet werden, und es wird ja immer dann quasi auf die Technik geschimpft, so platt, ne? Es hört sich ja auch immer so auf die Technik, ohne jetzt zu spezifizieren, was man eigentlich genau meint jetzt mit die Technik. Ja. Und das wird dann halt immer so, also der Gegenstand an sich ist in der Kritik, aber nicht, wie sie eingesetzt wird oder dass wir dafür verantwortlich sind und im Zentrum stehen, die Gestaltung vorzunehmen, ne? Ja. Also das ist, ja. Absolut. Und das sehe ich natürlich auch genauso. Ich meine, irgendein technisches Gerät kann prinzipiell nicht gut oder schlecht sein. Es kommt immer auf die Art und Weise an, wie man es nutzt, ne? Mhm. Ich meine, wir hätten da auch schon mal drüber gesprochen, aber wie auch immer. Albert Einstein hat ja auch Grundlagen dazu beigesteuert, dass eine Atombombe gebaut werden konnte. Mhm. Aber sein Ziel war natürlich nicht, eine Atombombe zu bauen, um damit zigtausend Menschen zu töten, sondern der hat halt die physikalischen Grundlagen erarbeitet, ne? Und wie dann mit diesen Ergebnissen oder ja, mit diesen Ergebnissen umgegangen wird, das liegt dann auch nicht mal unbedingt in der Hand von, in dem Fall, Albert Einstein oder halt von egal wem, wer eine neue Technik halt entwickelt, ne? Und ich glaube, das ist immer schwierig, wenn es irgendwie neue Technologien gibt, wie da quasi ethisch damit umgegangen wird, ne? Und ich denke da, mhm, ganz aktuell, denke ich an den großen Bereich Social Media, weil der ursprüngliche Gedanke ist ja irgendwie schön, dass man sich vernetzen kann und dass man sich austauschen kann und dass man auch über große Entfernungen in Kontakt bleiben kann und so weiter und so fort, ne? Aber zum Beispiel sehe ich das, und das ist nur meine persönliche Meinung, aber ich sehe das zum Beispiel bei Facebook so, dass dadurch eine ganze Generation geprägt wird, die Werte, also im wahrsten Sinne des Wortes, vorgezeigt bekommen, ne? Also sprich, irgendwer ist dafür verantwortlich, was bei Facebook an Werbung geschaltet wird oder welche Beiträge weiter oben landen, weiter unten, wie auch immer. Da sind Algorithmen hinter, die irgendwer irgendwie steuert, ne? Mhm. Und das finde ich zum Beispiel gefährlich. Und ich habe mir vor langer Zeit, ich weiß nicht, ob du es schon festgestellt hast, Sven, vor langer Zeit habe ich mir echt abgewöhnt, bei Facebook aktiv zu sein. Jetzt konkret in dem Fall spreche ich jetzt mal über Facebook. Ich habe mich auch schon immer gefragt, warum du nicht mal wieder was von deinem Mittagessen gepostet hast, oder? So wie ich sonst immer getan habe, ne? Ja, ich war ein bisschen traurig. Ja, ja, aber das ist tatsächlich so, dass ich da irgendwie das Gefühl hatte, das entwickelt sich so in eine Richtung, da habe ich irgendwie keinen Bock mehr drauf, ne? Obwohl ich das natürlich, das Grundprinzip von einem Social-Media-Netzwerk irgendwie gut finde. Ich habe auch Freunde, die weit weg wohnen, und genieße das dann mal von denen zu hören oder vielleicht wegen mir auch mal ein Bild vom Mittagessen zu sehen oder so. Ja, aber das ist halt so, wie wir gerade drüber gesprochen haben, ne? Es geht immer darum, wer eine gewisse neue Technik wie nutzt. Mhm. Und ich für meinen Teil kann sagen, dass ich da bei Social Media schon auch im Generellen mittlerweile eine gewisse Skepsis entwickelt habe, weil das von den Chefs, die ganz oben stehen, meistens nicht uneigennützig alles genutzt wird, ne? Oder dann ausgelebt wird, vielmehr. Mhm. Es gibt auch noch andere Konzerne, die für das Wohl der Menschheit stehen und da irgendwie Dinge vorantreiben wollen, aber unterm Strich haben die auch eigene Interessen, ne? Und so nutzt die mögliche Technik dann doch jeder anders. Ja, und ich kann das nicht immer alles gutheißen. Ja, klar. Also, um jetzt kurz nochmal meine Sicht der Dinge darzulegen. Nee, ich sehe das ja auch so. Also, ich poste nichts bei Facebook. Manchmal alle einmal im Jahr teile ich irgendwie einen Link oder so, aber ich bin auch weitestgehend, es hört sich jetzt echt doof an, aber gelangweilt davon. Also ich finde, es ist nach wie vor ein extrem gutes Medium für viele Dinge, für gerade, wenn es bei mir jetzt zum Beispiel um Themen wie Musik geht oder Veranstaltungen, ist das einfach echt genial, ne? Man kriegt viel mit, was ich echt sonst nie mitkriegen würde. Und deswegen finde ich einfach, ist es nach wie vor genial, aber ich nutze es einfach auch wirklich. Ich habe auch ehrlich gesagt fast keine Freunde meiner Timeline, die jetzt ständig irgendwelche Sachen posten. Ich finde, das hat sich massiv verändert. Also, dass Leute irgendwie posten, ich habe jetzt irgendwie meine Currywurst heute neu gebraten oder was auch immer, keine Ahnung, ne? Ja, ja. Das ist ganz selten geworden, finde ich. Und auch was früher so ganz oft so, dass dann Leute jeden Tag dann ständig Sachen geteilt haben, das ist in meiner Timeline irgendwie überhaupt nicht mehr zu sehen. Zumindest ziemlich selten. Ja. Aber das ist ja interessant, weil, also das passt ja wirklich gut auch zu dem ersten Gesetz, über was wir sprechen. Ich meine, bleiben wir mal bei Facebook, ne? Facebook war noch nie gut oder böse oder ist jetzt plötzlich böse geworden oder wie auch immer. Aber ich finde schon, dass in den letzten Monaten auch durchaus die Negativschlagzeilen zu Facebook und Mark Zuckerberg, dass die auch dafür gesorgt haben, dass man das einfach anders wahrnimmt. Ne? Ich meine, die Technik ist prinzipiell die gleiche. Ja. Also Facebook als technisches Ding hat sich jetzt nicht geändert. Ne? Und trotzdem habe ich eine andere Wahrnehmung und nehme das jetzt irgendwie doch negativer wahr als noch vor 4 Jahren oder so. Ne? Mhm. Ja, und das finde ich tatsächlich dann auch interessant bei diesem ersten Kranzbergischen Gesetz, dass die Technologie an sich nichts dafür kann, sag ich jetzt mal, sondern die Art und Weise, wie man es nutzt oder derjenige, der die Technik kontrolliert vielleicht auch, ne, was der damit anstellt, beziehungsweise wie der, ja, Werte vermittelt, oder so, schwer zu beschreiben, aber ich glaube, es ist irgendwie klar, was ich meine. Ja, auf jeden Fall, aber das Interessante finde ich hier zum Beispiel wieder eine Verknüpfung zu einem anderen Gesetz, also wir haben ja den ersten Teil besprochen, Technik ist weder gut noch böse, ja. Aber der letzte Teil ist ja, Technik ist, also noch ist sie neutral, ne? Also ja. Technik ist weder gut noch böse, noch ist sie neutral. Und ich glaube, es geht im Wesentlichen darum, dass man, dass die Aussage dahinter steht, sie ist weder gut noch schlecht. Aber man kann trotzdem halt sehr schwierig vorhersehen, was passiert, wenn man zum Beispiel eine Technologie einführt oder vor allen Dingen, keine Ahnung, in anderen Kontexten einführt. Das ist einfach schwer vorhersagbar. Mhm. So, ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Technologie einführt, wie du jetzt gerade gesagt hast, Facebook, das ist auch sehr schwierig, oder das konnte ja keiner vorhersehen, ne? Ja. Oder schwierig zumindest vorhersehen. Also die Konsequenzen, ne, auf Politik zum Beispiel oder was weiß ich für Skandale. Also da ist es wirklich interessant, dass man ganz viele Dinge einfach nicht vorhersagen konnte. Oder Google. Naja, das ist einfach schwierig vorhersagbar zu wesen, welche Konsequenzen eigentlich aus diesen Technologien resultieren, ne? Und das, du wolltest was sagen, Markus? Nee, bitte. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ach so. Nee, und das referiert eigentlich zum Collingwood-Dilemma. Oder? Finde ich schon. Weil, also für den Hörer, das Collingwood-Dilemma ist letztendlich, finde ich, nicht, also es ist schon eine Art von Gesetz, aber wird eben nicht so wirklich als Gesetz ausgewiesen oder es wird halt wirklich als ein Dilemma verstanden. Und zwar geht es da eigentlich darum, dass man sagt, je weniger entwickelt eine Technologie ist, umso schwieriger lassen sich auch die Konsequenzen vorhersagen. Mhm. Was natürlich nicht bedeutet, dass man nicht Konsequenzen abschätzen kann oder ein gewisses Maß an Technikfolgenabschätzung machen kann. Aber es ist eben sehr schwierig, wenn eine Technologie noch nicht weit verbreitet ist oder weit entwickelt ist, die Folgen abzuschätzen. Und auf der anderen Seite, das ist der zweite Teil dieses Dilemmas, wenn die Technologie so weit ist, dass sie breit adaptiert ist oder angenommen ist in der Gesellschaft, dann lassen sich eben auch die Konsequenzen schwieriger regulieren, beziehungsweise lässt sich die Technologie schwieriger kontrollieren. Das sieht man ganz gut am Smartphone. Mhm. Ja, also das Smartphone hat jetzt 10 Jahre auf dem Buckel und man weiß, dass verschiedene Probleme einfach daraus entstehen. Sei es zum Beispiel Gesundheitsprobleme, ne? Es gibt Zusammenhänge mit Schlafproblemen etc. Ja, und da ist es einfach so, dass gewisse Dinge einfach nicht wirklich gut abschätzbar waren, ne? Ja. Ich finde es auch spannend. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig, wie man es ausspricht. Collingridge. Okay. Collingridge, ja. Jedenfalls dieses Dilemma. Ja. Dilemma. Es ist auch ein Aussprache-Dilemma. Aber gut. Ja, ich finde es auch spannend. Und ja, genau. Ich finde auch Smartphones sind ein gutes Beispiel, weil die sind so gesellschaftlich etabliert, man wird das nicht mehr zurückdrehen können. Ne? Du kannst nicht morgen sagen, ach, wir haben jetzt rausgefunden, Smartphones sind super, was weiß ich, giftig. Werft jetzt alle in den Müll. Das wird nicht passieren. Ne? Das ist, ich muss noch mal drauf zurückkommen, genau wie bei Facebook. Ne? Auch wenn jetzt alle sagen, datenschutzrechtlich ganz schwierig. Ja, da gibt's irgendwie, ich glaube, 500 Millionen Facebook-Nutzer, die werden deshalb jetzt nicht sich abmelden. Ne? Ja. Und was ich mich bei dem Collingridge-Dilemma frage, ob es sonst so eine Art Sweet Point gibt. Ich sag mal, also je weniger eine Technologie entwickelt ist, desto schlechter kann man ja die Technologie Folgen abschätzen. Und je besser sie entwickelt ist und so mehr sie gesellschaftlich auch verwurzelt ist, die neue Technologie, desto besser kann man diese die Folgen der Technologie abschätzen. Aber dann kann man sie nicht mehr so richtig gut beeinflussen oder es wird deutlich schwieriger, da in eine gewisse Richtung zu steuern, weil die halt schon so verwurzelt ist, die Technik. Ne? Und in meinem Kopf ist das so ein sind das quasi zwei Graphen, die entgegenlaufen und sich irgendwo kreuzen. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, absolut. Genau. Voll. Und ich frage mich, was bei diesem, an diesem Sweet Spot, wo die sich kreuzen, wann das quasi ist. Das kann man natürlich nicht jetzt pauschal für alle Technologien beantworten. Aber das wäre interessant, das wäre vielleicht mal interessant für irgendeine Art von Studie oder so, mal im Rückblick zu gucken, wann ist eine Technologie so durch die Decke gegangen, dass man nicht mehr gegensteuern konnte, dass die Richtung quasi feststand. Oder bis wohin hätte man noch gut regulieren können, in welche Richtung das gehen soll und wie tief verwurzelt war da die Technologie in der Gesellschaft. Das wird natürlich immer ganz individuell sein, ist aber, glaube ich, eine spannende Überlegung, die ist mir zumindest dazu irgendwie in den Kopf gekommen. Ja, ja, das ist natürlich eine extrem spannende, eine spannende Betrachtung, ne? Weil ich glaube, da gibt es auch so Grafiken zu, also das ist schon mit diesem Sweet Spot bin ich mit diesem, du hast ja gesagt, diese zwei ineinander laufenden Kurven, ne? Ja, also. Entgegenläufenden Kurven. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, also zwei entgegenläufenden Kurven. Ja, und da sagten sie ja. Ja. Nee, absolut, würde ich auch so sagen. Also, es ist wirklich eine, keine Ahnung, ich meine, gerade beim Smartphone oder so, dass die Frage ist ja auch, wie die Entwicklung weiter nach vorne geht. Ich meine, jetzt hat man ja zum Beispiel, man kann Daten erheben, ne? Man kann jetzt viele Daten erheben, man kann viele Analysen machen, wie die Konsequenzen zum Beispiel der Smartphone-Nutzung sind oder welche Konsequenzen daraus resultieren. Man kann, und daraufhin lässt sich natürlich die Technologie wiederum gestalten. Ich meine, ganz im Ernst, ich bin heute mit dem Auto gefahren, und habe mir so gedacht, mal wieder, ne, wie dramatisch es natürlich ist, dass halt so viele Menschen im Autoverkehr sterben, ne? Mhm. So, das ist ja, also über 2000 Leute jedes Jahr allein in Dortmund, ach, in Deutschland, ne? Mhm. Und ich meine, die Folgen, die hat ja damals auch keiner erahnen können, ne? Und selbst heute, obwohl man so viele Daten hat, obwohl man so viele Technologien hat, obwohl man so viel weiß über Unfalltote und über Unfallursachen, ist man nicht in der Lage, diese Toten zu verhindern. Ne? Ja. Ja, beziehungsweise man tut sich immer noch schwer mit dem Gedanken von autonomem Fahren, ne? Wobei man, glaube ich, mit Sicherheit sagen kann, Ja, es wird auch da Unfälle geben, aber es werden viel weniger, als wenn ein Mensch am Steuer sitzt. Also ich meine, ja, das hatte ich schon mal irgendwie gelesen, dass man das jetzt schon so sagen kann quasi. Und trotzdem tut man sich mit dem Konzept theoretisch irgendwie schwer, ne? Habe ich das Gefühl. Ja, absolut. Das liegt aber, ja, das liegt natürlich daran, dass das so abstrakt ist, ne? Das ist so fern für viele Leute und einfach auch wirklich Science Fiction für die meisten Leute. Ja. Weil, also selbst für Leute, die in der Industrie arbeiten. Ja. Oder selbst für Leute, die für die ist ja das E-Auto noch Science Fiction, ne? Ja. Also das hört sich vielleicht, das ist kein Vorurteil oder so oder keine Anschuldigung. Jetzt meine ich überhaupt nicht böswillig, sondern ich glaube, dass ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht beschäftigen wir uns einfach sehr viel damit und sind auch ein bisschen optimistisch, ne? Also ich bin natürlich auch da sehr optimistisch, dass die Dinge so sich in eine bestimmte Richtung zumindest entwickeln werden. Ja. Gerade beim E-Auto oder dem autonomen Fahren, ne? Ja. Das ist vielleicht auch mein Problem, dass ich das zu optimistisch sehe. Das kann auch sein, aber ich erlebe das manchmal, dass man Diskussionen führt und noch nicht mal überhaupt der Gedanke darauf verwendet wird, dass es sowas geben kann wie autonomes Fahren, ne? Obwohl es eigentlich schon geht. Ne? Ja, ich habe folgenden Vorschlag, Sven. Wir machen mal eine eigene Folge zu autonomem Fahren, weil ich könnte jetzt sofort einsteigen. Ja, Mann. Lass uns das jetzt nicht sehr gut. Ausarten, das sprengt die Zeit. Aber, ja, absolut. Aber und das ist vielleicht eine gute Hookline, um auch die Leute scharf zu machen auf die Folge über autonomes Fahren. Denn da passt, finde ich, das zweite Kranzbergische Gesetz gut zu. Und das besagt, Erfindungen erzeugen neue Notwendigkeiten. Ja. Die Verbindung zu autonomem Fahren erkläre ich dann in der Folge zu autonomem Fahren. Aber das ist ein Gesetz, wo auch viel drin steckt. Ne? Also wo man auch, mir ging es zumindest so, wenn man darüber nachdenkt, dann wird einem mehr und mehr klar, was da was die Konsequenzen sind von so einem Satz. Ne? Ich sag's nochmal, Erfindungen erzeugen neue Notwendigkeiten. Das ist so schön wie, ich glaube, über Steve Jobs wurde das mal gesagt, dass er den Leuten gezeigt hat, was sie brauchen, ohne dass sie wussten, dass sie es brauchen, so ungefähr. Ne? Genau. Genau. Und das, finde ich, gibt's bei ganz vielen Erfindungen. Dann gibt's irgendwas Neues, irgendwas technisch Neues. Und plötzlich ist die Notwendigkeit dafür da. Und vorher hatte man die Notwendigkeit gar nicht, ne? Ja. Genau. Und du hast auch dazu, zu dem Gesetz schon mal gesagt, das fand ich auch spannend, erzähl's am besten gleich selbst, dass man das auch rumdrehen kann. Genau, man kann es rumdrehen. Also es wird häufig gesagt, ja, also Invention is the mother of necessity, aber man kann auch sagen, necessity is the mother of invention. Weil auf der einen Seite, wenn man eine neue Technologie entwickelt, dann werden einfach neue Notwendigkeiten sichtbar. Ne, man muss Sachen anders gestalten. So. Aber häufig ist Technologieentwicklung ja auch an bestimmten Problemen orientiert. Das heißt, ich sehe zum Beispiel ein Problem, keine Ahnung, viele Menschen sterben im Straßenverkehr und die Welt wird so verpestet von Gasen und das möchte ich jetzt ändern. Ne? Oder die Menschen können nicht gut laufen, deswegen werden neue Prothesen oder Rollstühle entwickelt oder so, keine Ahnung. Mhm. Das ist platte Beispiele, aber klar. Im Grunde geht es eigentlich darum, dass Necessity is the mother of invention, wird auch häufig bei Designern und so verwendet. Aber was ganz interessant ist, es gibt auch so ein Zitat von, weil du gerade Steve Jobs beschrieben hast, ne? Mhm. Und ich meine, es ist von Henry Ford. Und zwar ging es darum, dass er gesagt hat, wenn ich Leute damals gefragt hätte, was sie gerne möchten, dann hätten sie gesagt, sie möchten schnellere Pferde haben. Ja. Ne? Ja, ja. Ich weiß nicht mehr, ob es von Henry Ford war. Ich meine, es war von Henry Ford. Aber im Grunde genommen, das Zitat ist einfach, das passt halt so gut, ne? Weil auf der einen Seite muss man natürlich immer mit den Menschen, was ja immer gefordert wird, mit den Menschen entwickeln, die Technologie betrifft. Ja. Ne, gerade im Gesundheitsbereich oder so ist es ja ganz wichtig. Ne, aber auf der anderen Seite, also wenn ich jetzt jemanden frage, was wünschst du dir zum Beispiel bei der Suche nach Krankheitsinformationen, da wird keiner sagen, ich würde mir gerne einen Chatbot wünschen. Ne? Also, ja, ja, klar. Ja, Ne, der würde vielleicht abstrakt formulieren, ich kann nicht so gut suchen, das sind so viele Informationen, ich weiß nicht, wie die Qualität einzuschätzen ist. Ja. Also auf abstrakten Problemen, oder vielleicht auch konkreten Problemen lassen sich dann eben natürlich Erfindungen oder Innovationen ableiten. Ne? Ja, ich glaube, was da der Unterschied zwischen dem Otto-Normalbürger ist und dem, der halt wirklich was Neues erfindet, dass der Otto-Normalbürger immer nur das Problem beschreibt, ne? Also sagen wir jetzt mal das Beispiel mit den Pferden zum Beispiel, ne? Du fragst ihn, was brauchst du? Und dann sagt er, boah, mein Pferd ist so langsam und das ist eigentlich das Problem und das müsste schneller sein. Und da denkt man so problemorientiert und der schlaue Mensch, der was Neues erfindet, denkt aber quasi etwas distanziert von dem Problem, auch von dem Inhalt des Problems und findet einfach eine Lösung, die erstmal abseits davon steht. Ne? Also, weiß ich nicht, wenn die ganze Welt reitet und die Pferde sind langsam, dann denkt jeder an ein schnelles Pferd, aber es gibt einen genialen Typen, der denkt halt an ein Auto. Ne? Ja. Und ist erstmal gedanklich völlig weg vom Pferd und findet eine Lösung, um dieses Problem eines langsamen Pferdes in den Griff zu kriegen, ohne dass er sich mit dem Problem Pferd auseinandersetzt, ne? Sondern der findet halt ein Auto. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich ganz oft so, dass es immer Leute gibt, die da so ein bisschen, ich glaube, das hat viel damit zu tun, ob man da vielleicht ein bisschen eine Distanz zum Problem einnehmen kann, weißt du? Ist aber nur meine persönliche Einschätzung dazu, dass man dann vielleicht auf neue Ideen kommt. Oder einfach mal komplett querdenkt, wenn man sich ein bisschen aus dem Kosmos des Problems rausziehen kann, so ein bisschen. Ist schwer zu beschreiben, was ich genau meine, aber ich glaube, du verstehst das schon. Nee, ich kann das gut verstehen, weil ich meine, guck mal, ich meine, es ist jetzt auch wieder so ein bisschen, wenn man jetzt zum Beispiel mal Elon Musk nimmt und mal schaut mit der Tunnelbohrfirma, mit der The Boring Company, also jeder würde das eigentlich als totalen Wahnsinn beschreiben, ne? So, also alleine die Vorstellung, dass jetzt da 10 Tunnel tief unter uns Autos fahren, ist ja total abgefahren. Aber wenn man halt wirklich ganz rational drüber nachdenkt, macht's halt total Sinn, ne? Mhm. Also zumindest in vielen Teilen macht's Sinn, wenn man halt einfach den Gedanken einmal zulässt und die Variablen erstmal ganz normal versucht zu beschreiben, ne? Ja. Ohne sofort zu sagen, das geht gar nicht. Das ist ja totaler Irrsinn, ne? Ja, ja. So, das finde ich, das finde ich immer ganz, ganz interessant dann. Ja, also ich finde viele Sachen gut, die Elon Musk so tut. Gerade da bin ich mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Der Gedanke ist irgendwie echt interessant, aber das ist, finde ich, dann erst wirklich sinnvoll, wenn du über so ein Tunnelsystem auch Buxtehude erreichst, ne? Und damit du das gewährleisten kannst, musst du so viele Tunnel bauen. Ey, da gehen Ressourcen bei drauf. Das ist wahrscheinlich den Vorteil, den man da später von hat, vielleicht nicht wert. Oder den kannst nicht ausbügeln, so ungefähr, ne? Klar, wenn du jetzt sagst, ich baue einen Tunnel, der geht einmal im Kreis um die Welt oder so, dann ist das schön und gut. Ja, nur, weißt du, wenn du jetzt irgendwie einmal von Hamburg nach München fahren willst und da ist halt kein Tunnel, ja, dann musst du den bauen. Dann willst du aber beim nächsten Mal von Hamburg nach Berlin, ja, dann musst du den auch bauen. Und bist du so ein Tunnelnetz hast, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob da die Vorteile wirklich dann noch schwer wiegen, wenn man erstmal so viele Tunnel buddeln muss. Ja klar, das liegt natürlich erstmal am Buddeln. Achso, an der nee, klar, ey, ist völlig, ist ja nachvollziehbar, aber ich glaube, es geht gar nicht bei den Tunneln um Pusemuckel zu verbinden. Es geht ja darum, prinzipiell auch, ja, weil ja auch die Geschwindigkeit ein ganz essentielles Argument ist bei den Tunneln, weil dieses Schienensystem oder wie das auch immer funktionieren soll, soll ja zumindest nach werbewirksamen YouTube-Videos, ich glaube, viele 100 Stundenkilometer schnell sein, ne? Also viel, viel schneller als ein normales Auto eigentlich fahren kann, ne? Mhm. Deswegen, ich glaube schon, man muss natürlich erstmal an einem bestimmten Punkt anfangen. Und das ist das Kernproblem in Ballungszentren, ne? Ja. Also, ja, klar. Das ist, ich meine, man hat das gesehen. Ich glaube, in Bielefeld geht so eine Autobahn quer durch die Stadt auf so komischen Schienen, auf so komischen Stelzen, so unglaublich unhübsch, um's nett zu formulieren. Ja. Und in den USA ist das ja auch ganz so, oder in Indien, in in Asien, dass da die Bahnen auch komplett durch die Innenstädte gehen auf so riesen Trägern. Mhm. Das kann ja niemand schön finden, ne? Ja. Ja. Also da wäre mir der Gedanke auf jeden Fall lieber, dass es unterm Tunnel ist oder im Tunnel als auf irgendwelchen Klar. Schienen, ne? Auf irgendwelchen Trassen. Absolut. Das, ich sag mal, das Endergebnis finde ich auch super cool, ne? Also wenn ihr mir morgen eine komplett untertunnelte Erde anbietet, würde ich sie nehmen. ja. Ja. Ich glaube, der Weg dahin ist halt, den sehe ich noch kritisch. Aber du, es wird sich zeigen. Ja, denke ich auch. Also, da, aber da sind wir wieder bei dem Colin-Dutch-Dilemma. Man kann das natürlich auch schwierig absetzen, absehen. Und da ist noch so viel Grundlagenforschung notwendig. Ja. Ja. So, jetzt haben wir aber ein bisschen den Faden verloren, Markus. Bisschen. Was ist da los? Bisschen. Ein bisschen. Also, wir wollen das Ganze nochmal Revue passieren lassen. Wir sind angefangen mit deinem Lieblingsgesetz. Ist das richtig? Das ist absolut korrekt. Ja, absolut mit korrekt. Deinem absoluten das war das, ich sag's nochmal, es war das fünfte Kranzbergische Gesetz. Ja, und weißt du, Markus, du hast ja damals auch immer in der Grundschule in diese Poesiealben, meine besten Freunde, das steht doch immer drin. Das steht doch immer drin, mein Lieblingsauto, mein Freund. Ja, genau. Und das stand dann, bei dir stand drin, und mein Lieblings-Tech-Gesetz ist das fünfte Kranzbergische Gesetz. Ich muss übrigens bei dem Namen Kranzberg, ja, muss ich immer an die Katzenberger denken, ne? Es ist irgendwie eine verrückte. An wen? Hier, die hieß nicht Katzenberger, die mal irgendwie so eine C- oder D-Promi-Frau aus Deutschland? Ist doch egal. Keine Ahnung, wahrscheinlich. Ja, ist ja genau. Aber gut, okay, jetzt sind wir wieder wir schwiffen ab. Gibt's da, wie heißt denn die Vergangenheitsform von Abschweif? Laut Helge Schneider, Schwof. Ich schwoff an der schwedischen Grenze ab. Ach. Richtig. Ja, das ist grammatikalisch auch sicherlich. Wenn es von Helge Schneider kommt. Genau. Also, ich schwof ab. Und zwar, das fünfte Gesetz war dein Lieblingsgesetz. Ja. Mein Lieblingsgesetz ist ja eigentlich Amara's Law. Wenn es um diese Gesetze geht hier, würde ich sagen, ist das zweite. Also, Invention is the mother of necessity. Mhm. Würde ich jetzt mal sagen. Jetzt haben wir aber noch mehr in der Pipeline, ist das richtig? Ja, das ist absolut richtig. Wir haben, also irgendwie haben wir die Zeit auch aus dem Auge verloren, was ich aber schön finde, wenn man mal die Zeit hat, zu quatschen. Also, haben wir jemals die Zeit verloren? Vergessen? Nee. Ja, also. Nein, aber ich glaube, ja. Ja, haben wir denn noch Zeit, Sven? Ja, wir haben Zeit. Ja, super, wir haben alle Zeit der Welt. Also wir hätten noch in der Pipeline zumindest. Also ich finde, zwei sind schon noch so spannend, dass man drüber sprechen sollte. Das ist einmal das Clarke'sche Gesetz von Arthur C. Clarke, der sich auch so ein bisschen, zumindest mit seinem dritten Gesetz, der hat drei Gesetze letztendlich aufgestellt, und das dritte wird auch oft in der Science-Fiction-Literatur aufgegriffen. Aber alle drei sind spannend. Wir sprechen gleich drüber. Und wir hätten auf jeden Fall noch das Wirtsche Gesetz. Da würde ich auch gerne drüber sprechen, weil ich das auch wirklich interessant finde. Okay. Also ich meine, das Problem ist natürlich, wenn wir jetzt aufhören, dann müssen wir noch eine Folge drehen. eine Folge aufzeichnen, meine ich. Entschuldigung. Ja. Wir ziehen das jetzt durch. Okay? Wir ziehen es durch. Wir ziehen das jetzt einfach durch. Wir ziehen es jetzt einfach durch. Ja. Hau einen raus, Mann. Ich hau einfach einen raus. Ich fange mit den Clarke'schen Gesetzen an. Das sind drei Stück. Ich lese mal kurz alle drei vor und dann sage ich dir, welches mein Lieblingsgesetz ist. Cool, das wäre auch direkt die erste Frage. Ja, genau, also drei Gesetze nach Clarke, Arthur C. Clarke. Das erste ist, wenn ein angesehener, aber älterer Wissenschaftler behauptet, dass etwas möglich ist, hat er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit recht. Wenn er behauptet, dass etwas unmöglich ist, hat er höchstwahrscheinlich Unrecht. Das war Gesetz 1. Gesetz 2 lautet, der einzige Weg, die Grenzen des Möglichen zu finden, ist, ein klein wenig über diese hinaus in das Unmögliche vorzustoßen. Das dritte Gesetz lautet, jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden. Ja, ich finde die Gesetze prinzipiell alle wirklich cool, weil ich mich da aber auch, und das ist schon längst kein Geheimnis mehr, als Science-Fiction-Fan sehr bedient fühle. Denn, wir haben schon oft drüber gesprochen, deswegen bin ich ja unter anderem so begeistert von Science-Fiction, weil sich da Leute trauen, möglichst authentisch gewisse Szenarien weiterzudenken oder gewisse Technologien weiterzudenken. Und dazu passt halt hier das zweite Gesetz gut zu. Und das ist letztendlich auch mein Favorite von diesen dreien. Ich sag's mal kurz, der einzige Weg, die Grenzen des Möglichen zu finden, ist, ein klein wenig über diese hinaus in das Unmögliche vorzustoßen. Und ich glaube, mein lieber Sven, das trauen sich zu wenig Menschen. Allein schon in der Theorie. Einfach mal zu sagen, ja gut, und wenn wir morgen fliegende Autos haben, was ist dann? Da winken die meisten direkt ab und sagen, ach komm, fliegende Autos wird's morgen nicht geben. Punkt. Diskussion beendet. Mhm. Und das finde ich immer schade. Und dafür trete ich oft ein, so auch im Freundeskreis, wenn wir da irgendwelche Diskussionen führen. Nur weil es heute nicht möglich ist, heißt es ja nicht, dass es morgen oder übermorgen nicht möglich ist. Ne? Und ich finde, mit so einer Einstellung so, nee, das ist heute nicht möglich, da müssen wir keine Gedanken dran verschwenden, damit bleibt man stehen. Damit wird man immer stehen bleiben. Und ich finde es, ich werde jetzt mal ganz drastisch, ich finde es schon fast gefährlich, so zu denken. Und da kann ich und will ich auch nur aufrufen zu etwas mehr Mut im Kopf. Ne? Also, dass man einfach mal wirklich Fantasie zulässt und mal Dinge frei von allem einfach mal weiterdenkt. Und wenn man dann das Gefühl hat, ich habe eine gute Idee oder das ist interessant oder das will ich jetzt weiter ausarbeiten oder detaillierter durchdenken oder so, dann kann man sich immer noch Gedanken machen über irgendwelche Restriktionen oder Grenzen oder whatever. Ne? Aber ich finde, dieser einzelne Satz von Arthur C. Clarke ist absolut großartig. Genau, weil man muss einfach mal über die Grenzen hinausdenken, um zu gucken, wo ist denn wirklich die Grenze, ne? Und nicht einfach sagen, okay, heute ist es nicht möglich, also ist es wahrscheinlich morgen auch nicht möglich. Ich glaube, da beschränkt man sich sehr. Wie zum Beispiel mit den Tunneln. In your face. Bam. Ja, Mann. Da hast du jetzt aber drauf gewartet. Ich war gerade so ich habe schon drauf gewartet, aber nee, eigentlich habe ich nicht drauf gewartet, nein. Aber du hast ja vollkommen recht. Aber ich glaube, man ertappt sich selber immer auch manchmal dabei, dass man denkt so, okay, das ist schwierig oder sehe ich irgendwie als schwierig oder so. Deswegen ist das jetzt das war jetzt einfach nur, passt einfach gut dazu. Ne, aber du hast vollkommen recht. Ne? Das war übrigens eine tolle, eine tolle Rede gerade. Ich habe sehr aufmerksam dem gelauscht, deswegen. Ja, ja. Nein, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich finde das Plädoyer. Wenn ich mal irgendwann vor Gericht sprechen muss über so eine Thematik, ist das mein Plädoyer. Ja, ich würde es einfach genauso als MP3 abspielen. Ja, genau. Also ich würde. Und dann mache ich dabei nur so den Mund auf und zu, so ganz schlecht synchronisiert. Genau. Na, Richter, kurz Moment, ich muss eben hier mal auf Play drücken. Genau, nee, finde ich auch. Also der einzige Weg, die Grenzen des Unmöglichen zu finden, ist ein klein wenig über diese hinaus zu gehen, hinaus in das Unmögliche vorzustoßen. Ich glaube auch, das ist bei ganz vielen Dingen so, die ich so beobachte. Also egal bei welchen Technologien, das ist völlig egal, auch wenn man jetzt zum Beispiel, auch das hatten wir ja letztens mit dem Jan in der Folge zur Digitalisierung im Medizinstudium, da war ja auch das, im Vorgespräch hatten wir mal so über Fleischkonsum gesprochen und da hatten wir auch drüber gesprochen, inwiefern heutzutage schon bei vielen Startups eben Fleisch synthetisch hergestellt wird, ne? Und im Prinzip sich viele Anzeichen dafür hier und da finden, dass wir wahrscheinlich auf eine fleischlose Gesellschaft zusteuern, wenngleich das noch viele Jahre dauern wird. Ne? Mhm. Aber sobald solche Produkte massentauglich in der Produktion sind, und das werden sie bald sein, mit bald meine ich 10 Jahre oder so, ne? Ja. Vielleicht wahrscheinlich viel schneller, weil ich es unterschätze, aber ja. Ja, das ist, ja. Absolut. Und ich, also für mich ist gerade da der Bezug zur menschlichen Gesundheit unfassbar stark, weil man denkt ganz oft, ja, uns geht's schon irgendwie in der medizinischen Versorgung sehr gut. Wie viel kann da noch kommen irgendwie, ne? Und ich bin so ein Typ, ich denk dann halt wahrscheinlich auch zu weit, zu Science-Fiction-mäßig beeinflusst auch. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit Leuten drüber spreche, was in den nächsten 50 Jahren oder so oder 100 Jahren, keine Ahnung, medizinisch so möglich ist, dann bin ich sofort ein Verfechter davon, dass ich sage, ich glaube, es wird künstliche, ja, Organe bestimmt auch, aber auch künstliche Extremitäten geben. Arme, Beine, die man sich, und das ist jetzt eine wilde These, aber das kann irgendwer in 100 Jahren nochmal nachrecherchieren, ob ich damit recht hatte. Ich glaube sogar, dass so künstliche Extremitäten zum Beispiel einen ähnlichen Boom erleben werden wie heute künstliche Brüste. Ne? Also, wenn du das nötige Kleingeld hast, dann ist das eine kosmetische Operation, die dich in Anführungsstrichen upgradet. Du hast das Gefühl, das gradet dich irgendwie ab, ne? Ey, und wenn es mal irgendwann Arme und Beine gibt, die künstlich sind, aber in jeder Hinsicht besser als die menschlichen Arme und Beine, dann wird das, glaube ich, genauso boomen, ne? Und dann wird das, in erster Linie wird das entwickelt für eine bessere Gesundheit, ne? Klar, wenn du jetzt irgendwie einen dramatischen Unfall hast und vielleicht ein Bein verlierst oder einen Arm oder beides, dann ist das super, super gut, wenn es so starke Prothesen gibt. Das geht dann schon fast in die Richtung Cyborg. Aber dann wirst du dich natürlich drüber freuen, ne? Wenn du danach dein Leben genauso weiterleben kannst wie vorher, nur dass halt dein Bein dann künstlich ist, aber du würdest es ja gar nicht merken, so gut wie die Technik dann wahrscheinlich irgendwann mal ist, ne? Dann ist das großartig. Naja, und dann sind wir aber auch tatsächlich schon wieder bei dem Gesetz, was wir eben hatten. Technik ist nicht gut und nicht böse. Da kommt drauf an, was man, dann kommt es drauf an, was man daraus macht, ne? Szenario Supersoldat, aber das geht jetzt auch zu weit. Ja, aber jedenfalls, und das können sich viele nicht vorstellen. Ich habe das Gespräch schon mit dem einen oder anderen geführt, dass ich der festen Überzeugung bin, dass es zum Beispiel mit künstlichen Extremitäten in diese Richtung gehen wird. Und es gibt viele Leute, die sagen, nein, das ist doch nicht möglich, Markus. Das kann nicht sein, ne? So, ja, warum denn nicht? Naja, weil guck dir mal eine Prothese an, die kann man ja gerade mal so und so in dem und dem Winkel bewegen und sowieso nichts feingliedrig damit irgendwie fangen oder aufheben oder wie auch immer. Ja, stimmt, das ist heute noch nicht möglich. Aber was kann in 100 Jahren passieren? Ne? Ich meine, wie weit kann so eine Technologie gehen? Und da stecke ich die Grenzen doch irgendwie sehr weit. Ja, ich auch. Ich will das auch so sagen, weil ich meine, künstliche Organe gibt's ja schon. Das wird ja schon, das ist ja jetzt, das ist auch eine Entwicklung, die ja sehr klar absehbar ist, ne? Ja. Natürlich ist da noch unglaublich viel Forschung zu machen und bis das alles wirklich, ich sag, nenn's jetzt platt marktreif ist und wirklich halt auch funktioniert am richtigen, am Menschen, werden noch viele Jahre ins Land gehen. Aber trotzdem bin ich auch der festen Überzeugung, dass das eine, das ist für mich eine ganz klare Entwicklung. Wir werden bald die Organe austauschen können und ne, wenn da eben, keine Ahnung, so ein Herz nicht mehr funktioniert, dann gibt's halt ein Kunstherz so. Und das ist für mich auch sehr klar absehbar. Und ich meine, da kommt man wieder zur menschlichen Lebenserwartung, da könnte man auch mal eine gute Folge drüber machen. Ja. Das ist auch so eine Sache, ne? Ich meine, seit Jahrzehnten oder wahrscheinlich schon seit Jahrhunderten werden immer wieder Grenzen der Lebenserwartung beschrieben, ne? Und immer wieder wird gezeigt, okay, nein, ne, die Lebenserwartung geht weiter. Und das ist natürlich eine hoch emotionale Debatte, ne, weil dann die einen Lager sagen, nein, das kann nicht sein, dass wir irgendwie so und so alt werden, und die anderen sagen, wir leben unendlich oder so. Und da darf ich natürlich wieder meinen alten Freund Ray Kurzweil zitieren. Naja, er sagt natürlich, dass durch diese ganzen Technologien, die entwickelt werden, inklusive natürlich Nanotechnologie und Methoden der künstlichen Intelligenz, werden wir wahrscheinlich ewig leben ist immer so eine schwierige Bezeichnung, finde ich, aber ich glaube, er geht schon schwer davon aus, dass wir sehr, sehr lange leben werden, ne? Also weit über dem, was jetzt möglich ist, ne? Lass uns eine Folge dazu machen, und zwar zum Thema Lebenserwartung beziehungsweise unendliches Leben. Ne, also irgendwann geht ja die Richtung, die Diskussion Lebenserwartung geht irgendwann in die Richtung unendliches Leben. Da fällt mir eine Menge zu ein, was jetzt den Rahmen sprengen würde. Aber Stichwort, okay. Das Bewusstsein in die Cloud laden. Das ist nur das Stichwort. Ja, das ist ein Stichwort, das ist gut. ja, aber ich glaube, wir haben noch ein Gesetz, ne? Das könnten wir jetzt noch mal eben, ja. Das könntest du also, mal raushauen. Wir haben natürlich von den Clarkschen Gesetzen jetzt auch erst eins besprochen. Aber ich glaube, okay, wir belassen es mal dabei. Ja. Okay, wenn die Podcast-Crowd fordert, macht bitte noch eine Folge und bitte, ey. Das nasselt noch mal 2 Stunden über die letzten Clarkschen Gesetze. Genau dann werden wir noch eine Folge drehen. Kein Thema, da machen wir für jedes einzelne Clarksche Gesetz, was wir jetzt ausgelassen haben, das sind 2 an der Zahl, jeweils eine Folge. Oh, aber gut, cool. Ich glaube, das wird nicht passieren. Ja, dann genau. Aber du wolltest jetzt das Mr. Wirt, ja, wolltest du. Ganz genau, das Wirtsche Gesetz. Finde ich auch deshalb spannend, weil ich ja, wie du weißt, Sven, auch als Privatmensch durchaus Zocker bin. Und das ist so das erste simple Beispiel, was mir dazu einfiel. Aber erstmal das Gesetz. Das Wirtsche Gesetz stellt eigentlich eine Frage. Und zwar stellt es die Frage, hast du dich jemals gewundert, warum dein heutiger PC nicht spürbar deutlich schneller ist als der PC, den du vor 10 oder 20 Jahren benutzt hast? Und das kann man, das ist eine Frage, die man sich selber beantworten muss. Das kommt jetzt sehr auf die einzelne Technikbiografie an. Also wenn man jetzt erst seit 5 Jahren, weiß nicht, einen Rechner benutzt und mit Smartphones eingestiegen ist in die Debatte, da kann man jetzt schlecht über die Leistung von einem 386er sprechen oder von einem Pentium 1 oder 2. Ich persönlich kann davon sprechen, weil ich glaube, ich mit einem 386er eingestiegen bin damals. Und naja, es ist tatsächlich so, ne? Gut, früher hat der PC irgendwie 10 Minuten zum Booten gebraucht und heute geht das ratzfatz. Aber es gibt trotzdem so Softwareanwendungen. Da habe ich irgendwie nicht das Gefühl, dass ich jetzt auf der mega futuristischen High-End-Maschine arbeite, die ich mir natürlich auch niemals leisten könnte, aber im Verhältnis zu dem 386er aus den 90ern oder so, ne, habe ich nicht das Gefühl, dass mein Rechner jetzt 1000-mal schneller ist, was er de facto wahrscheinlich ist. Ich habe es nicht ausgerechnet, aber wahrscheinlich wird es hinkommen. Aber man merkt es nicht, ne? Man hat nicht den Eindruck, boah, das Ding rennt und rennt und rennt. Nein, ganz im Gegenteil, es gibt immer noch Systemabstürze oder eine Software, die mal hakt und ruckelt und Ladezeiten hat, ne? Wo man sich fragt, ey, wo geht denn die ganze Power hin, die wir in den letzten 20 Jahren entwickelt haben, ne? Und was das Wirtsche Gesetz dazu zu sagen hat, ist letztendlich die Aussage, dass die Software schneller langsam wird, als die Hardware leistungsfähig wird. Klingt jetzt kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Die Software wird im Prinzip immer komplexer, und muss immer mehr Aufgaben bewältigen und wird wahrscheinlich auch immer komplexer geschrieben. Da habe ich wenig Ahnung von. Jedenfalls braucht man immer mehr Rechenpower, um diese Software überhaupt abspielen zu können. Und das steigt in einer Quote, wo die Hardware nicht mehr hinterherkommt mit neuer Leistung, ne? Also das heißt, die Anforderungen letztendlich von der Software steigen schneller als die Rechenleistung der Hardware. Und das finde ich super interessant, weil man irgendwie immer das Gefühl hat, man ist so einen Schritt hinter der Zukunft und rennt der immer hinterher, aber die Zukunft rennt einem immer noch weiter weg. Ne? Also, wenn du jetzt Leute in den 80ern sagst, oder noch früher, wann war die Mode? Dann in den 60ern? Ich glaube. Ich glaube, ja. So, jedenfalls, wenn du den Leuten sagst, ey, pass auf, ich kann euch morgen einen Rechner dahinstellen, der hat irgendwie die Rechenleistung von 3,4 Gigahertz pro Prozessor und da passen 20 Prozessoren drauf oder so, ne? Irgend so ein Supercomputer. Ey, dann rasten die komplett aus, ne? Dann rasten die komplett aus und sagen, boah, das Ding brauchen wir. Aber letztendlich haben die es ja genauso geschafft, zum Mond zu fliegen, wie wir jetzt ins Weltall fliegen. Und man hat jetzt nicht das Gefühl, dass nur weil die Computer jetzt mehr Leistung haben, dass da ganz neue Möglichkeiten entstanden sind, ne? Weil die Ansprüche einfach auch immer höher werden mit der Zeit. Ja, und das ist irgendwie interessant. Wenn man da drüber nachdenkt und das so ein bisschen sacken lässt, dann ist das interessant, weil ich dann immer zum Schluss komme, ich habe das Gefühl, dass die Menschheit sich da selber auch so ein kleines Beinchen stellt irgendwie. Weil man eigentlich die Rechenleistung hat für Aufgabe XY, aber man sieht dann eine neue Aufgabe, für die reicht die Rechenleistung dann doch nicht mehr oder ist doch nicht so futuristisch schnell, wie man eigentlich dachte. Ich glaube, das ist ganz gut beschreibbar bei Computerchips für künstliche Intelligenz, weil die Chips haben ja in vielen Teilen eine andere Anforderung für komplexe, schnelle Verfahren, als jetzt, keine Ahnung, beim Verarbeiten von Word-Dokumenten oder so ist, ne? Mhm. Da ist nicht nur die Schnelligkeit an sich das Problem, sondern auch die Hardware oder wie der Prozessor gebaut ist sozusagen. Also deswegen glaube ich, werden im Moment so viele Unternehmen kommen einfach hoch, die diese Anforderungen an die Chips versuchen umzusetzen, ne? Mhm. Ja. Sag ich jetzt mal. Ja. Ja, und das ist irgendwie ja, aber hast du, interessant. Aber jetzt muss ich mal fragen, wenn ich jetzt meinen Rechner hier hochfahre, dann hat der schon halt viel Power. Aber ich glaube, du meinst wahrscheinlich so Anwendungen, die einfach viel mehr Power brauchen. Ich sag jetzt mal, wenn du wirklich richtig, keine Ahnung. Ich meine, ich kann mir ungefähr vorstellen, dass wie du deinen Rechner nutzt. Und ich glaube, da geht es größtenteils um, ich sag jetzt mal, ganz platt ausgedrückt, Office-Anwendungen in irgendeiner Form, ja? Ja, so, genau. Wir hatten eben vor der Aufnahme das Thema, dass ich hier noch ein Video gerendert habe. Und das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, ne? Also mein Rechner ist schon ziemlich leistungsstark, aber dann will ich halt irgendein Video rendern und der braucht eine halbe Stunde. Mhm. Wo du denkst, boah, ey, ne? Ich habe irgendwie echt viel investiert, um hier so einen schnellen Rechner hinzustellen. Aber für ein Video von 12, 13 Minuten rendert der eine halbe Stunde, ne? Okay, ja, das macht Sinn. Und wenn ich mir jetzt morgen einen neuen Rechner kaufe, der das Ganze in 5 Minuten rendern kann, dann freue ich mich. Aber garantiert gibt es dann übermorgen irgendwas Neues auf dem Markt, was irgendwie die Videobearbeitung revolutioniert und besser macht, keine Ahnung. Und dann rendere ich wieder eine Stunde, ne? Obwohl ich einen neuen Rechner habe. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Gleichgewicht, worauf das Wirtsche Gesetz abzielt, ne? Ich meine, ist ja auch klar, man gibt sich jetzt nicht unbedingt mit dem zufrieden, was man hat an Lösungswerkzeugen, ne? Wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ich benutze Software XY und die ist ein bisschen langsam, ja, dann kaufe ich mir einen neuen Computer, dann ist die rasend schnell. Und dann denken sich natürlich die Leute, ey, dann kann ich die Software jetzt aber auch ein bisschen anpassen und verbessern, um die neue Rechenleistung auszunutzen. Naja, und das nimmt dann halt schnell Dimensionen an, die zu heftig werden. Aber das ist irgendwie ein interessanter Kreislauf, glaube ich. Und ja, das glaube ich auch in der Tat. Genau, und nach dem Wirtschen Gesetz hat in diesem Kreislauf der Anspruch von der Software an die Hardware immer die Nase vorn. Okay. Ja, ich glaube, Software ist auch einfach schneller zu entwickeln als Hardware, oder? Ich denke. Ich kenne mich da nicht so gut aus im Detail, aber vermutlich ja. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass vielleicht liegt es einfach an der Logik. Also bei Software kannst du dich halt an den Computer setzen und einen Code eintippen, also ganz platt gesagt. Ja, klar. Und bei der Hardware musst du auch halt eher viel, irgendwie habe ich das im Gefühl, dass es halt schwieriger ist, die Hardware herzustellen, gerade bei so einem Chip. Ja gut, ich meine, wir haben ja beim letzten Mal schon über das Moore'sche Gesetz gesprochen. Es gibt halt eine gewisse Frequenz, in der sich die Leistung von Hardware verdoppelt letztendlich, ne? So ist das Moore'sche Gesetz. Mhm. Und ich bin mir da auch relativ sicher, dass dass da die Softwareentwicklung auf jeden Fall schneller läuft, klar. Ja, das glaube ich auch. Ja, ja gut, wenn man mal ganz ehrlich ist, sind wir bei 58 Minuten 52. Ey, bestimmt hat sowieso keiner bis jetzt gehört. Doch, also da sicher. Also, Markus, die hängen dir ja quasi an den Lippen. Nein, also ich denke, wir haben jetzt, jetzt sind es gleich 60 Minuten, die machen wir auch noch voll. Und dann haben wir zweimal fast 60 Minuten über Tech-Gesetze gesprochen. Das müsste aber auch reichen. Nicht, dass wir nicht noch ungefähr 30 Tech-Gesetze in petto hätten. Also, wir machen folgende Aussage. Sollte die Crowd fordern, dass wir unbedingt nochmal über Tech-Gesetze sprechen, unbedingt und nochmal unbedingt, dann machen wir das. Ansonsten, glaube ich, ist das Thema an dieser Stelle beendet. Was nicht bedeutet, dass wir nicht in wahrscheinlich jeder zweiten Folge uns selbst rezitieren oder irgendein Gesetz rezitieren. Ja, oder ist das? Absolut, absolut. Das wird so oder so, das wird passieren. Und wenn wir morgen aufhören, Podcasts aufzunehmen, Sven, dann werden wir uns privat immer noch selber rezitieren und es darauf beziehen. Auf jeden Fall. Und ich mache jetzt erstmal Folgendes. Ich werde jetzt das Schlusswort reden. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken fürs Zuhören und ich werde als nächstes gleich erstmal in mein Poesiealbum schauen, welches Tech-Gesetz meine Klassenkameraden damals als ihr Lieblingsgesetz angegeben haben. Und damit verabschieden wir uns der heutigen Folge und wünschen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Tschüss.